Ja, hallo und herzlich willkommen zum 55. Conancast. Heute mal wieder ein Themenpodcast, nachdem es ja letzte Woche den Kommentar zum 15. Film gab. Und wir schließen gleich nahtlos daran an. Und zwar geht es heute um diverse Winterfälle aus Detective Conan. Und da besprechen wir einige Fälle aus dem Detective Conan Manga. Da gibt es ja etliche, die im Winter spielen. Dann natürlich auch den Einfall aus Kaido Kid. Und wir werden natürlich auch den Film nicht außer Acht lassen. Und da ich das heute nicht alleine machen möchte, habe ich noch ein paar Gäste eingeladen. So ist dabei zum Beispiel Clemens. Seid gegrüßt. Dann ist auch mit dabei Üşük. Hi. Und zu guter Letzt begrüße ich noch unseren Stargast. Das ist, wie ihr schon wisst, Kevin. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen hier alle im Podcast. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ersten Fall. Da würde ich gleich mal starten. Also ziemlich weit vorne im Manga. Das war in Band 20 gab es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach den ersten Fall im Winter. Und zwar ist das der Fall, in dem Kaido Kid auch eine Rolle spielt, wo es eine Leiche gibt, die im Schnee liegt und dort keine Fußspuren hinführen. Das ist ja ein sehr bekanntes Motiv oder eine sehr bekannte Möglichkeit, einen Mord zu verüben oder einen Mord als Suizid zu tarnen oder keine Ahnung, einen Mordtrick. Ja, genau. indem dort keine Fußspuren sind, ist natürlich sehr mysteriös. Und wie ist die Leiche dorthin gekommen, ist natürlich dann immer die Frage. Das ist die Frage, ne? Wie ist denn das passiert? Weißt du es noch? Wow, da müsste ich gerade nicht. Kann mich an den Trick nicht mehr erinnern. Ich sehe gerade, dass dort irgendwelche Pfeile in Bäume geschossen wurden und dann dort die Leiche über Seile mitten in den Schnee transportiert wurde. Genau, und, ja, das war so, ja. Wie ich gerade in Band 20 lese, wurde der Fall dann von der schlafenden Sonoko aufgelöst. Also Kogoro war ja nicht mit dabei. Und dann taucht ja am Ende noch Kaido Kid auf, der da auch eine Verbindung zu dem Fall hat, die ich allerdings nicht mehr genau weiß. Und ja, ich glaube, da hat er sich vorher schon angekündigt als in diesem Online-Chat. Und genau. Das war der Fall, ja. Taucht dann genau, weil irgendjemand hat sich ja als Kaido Kid irgendwie ausgegeben gehabt oder so. Genau. Da wollte er selber nachschauen, was da los ist und sagen wir so. Das hat er dann rausgefunden. Sagen wir so, es war der Korpulente. Ja, genau. genau. Nicht der Gärtner, wie Jeff Tischer sagen würde. Oder auch nicht Genter. Genter. Hey, Conan. So, und der Fall ist natürlich auch schon in Deutschland verfügbar, sage ich mal so. Was? Also in Deutschland? Ne? Band 20 und in Anime-Episoden 142 bis 144 lief damit auch schon bei RTL 2 und natürlich auch schon bei Viva. Also könnt ihr alle bei mal Viva erst vor kurzem, ne? Reinschauen. Und genau, bei Viva lief es erst vor kurzem. Wir sehen das momentan bei Episode 200 fast. Und, ja, fast. Ja, also lief der vor kurzem dort und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich finde es so immer schön, wenn auch ein bisschen andere Settings mal so gezeigt werden, wenn es sich immer nur so Standard, es ist heiß, warm und da geschieht ein Mord, sondern auch mal, wenn es schneit und wenn es bisschen mysteriöser, ein bisschen kühler die Atmosphäre ist, dann hat das manchmal auch ein bisschen einen speziellen Charme, finde ich, da dann einen Fall zu lösen. Da fällt mir gerade ein, es gibt ja viele Fälle, die im Schnee mit von wegen Fällen halt starten, die mysteriös sind, von denen niemand weiß, wie die Leiche genau da hinkommt, wie sie genau dort gestorben ist und was überhaupt. Und dann gab es doch auch einen Fall, da hat sich der Täter mit irgendwelchen Holzflecken oder so aus dem Staub gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich stehe gerade auf. Er hat irgendwie zwei Holzbretter gehabt und ist dann irgendwie durch die abgehauen. Ist es eine Filler-Episode, die du da meinst, oder? Oh je, das weiß ich nicht mehr. Hast du die im Anime gesehen? Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall im Anime gesehen. So ein Fall ist mir nicht in Erinnerung geblieben, also muss ich die leider enttäuschen. Aber dafür gab es dann ja auch im 15. Film, der ist im September hier in Deutschland erschienen, gab es ja auch einen ähnlichen Fall, wo eine Leiche im Schnee lag und wo keinerlei Fußspuren zu sehen waren. Und Kogoro hat da ja sehr amüsant versucht, den. Ja, schon zu sehen, aber halt keine, die von einem möglichen Täter zurückführen könnten. Ne? Also praktisch nur die. Richtig, die eigenen Spuren der Person, die dann tot aufgefunden worden ist. Ja. Und ja, Kogoro hat da ja versucht, den Mord oder den Trick des möglichen Trick des Täters nachzustellen, ist dabei allerdings gescheitert. Und ja, Conan konnte den Fall dann lösen. Der Täter hat dann gewartet, bis Neuschnee gefallen ist und hat sich dann aus dem Staub gemacht, wie man so schön sagt. Absolut richtig, ja. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie vom man Winde so einen verweht, gleiche, ne? Ja. Vom Schneesturm mitgetragen, was auch immer. Dafür braucht man allerdings genug Zeit, um auch diesen Trick so auszuarbeiten. Und wenn das hier im Band 20, hätte es, glaube ich, nicht so funktioniert. Oder ein Anime-Leben. Ja, genau. Mit in Filmen hat man ja meistens genügend Zeit, um da irgendwas genau, auf die Beine zu stellen. Ja, da kommt sogar manchmal Kaito Kid vorbei, geflogen und einfach so, ne? Transportiert eine Bombe und keine Ahnung was. Ja. Also. Bomben gehören in den Film rein, ganz klar. Wir müssen aber noch etwas früher anfangen, und zwar im Jahre 1996 und in Band 10. Da haben wir unseren ersten Schneefall, die Tragödie in den Schneewehen. Kann man ja wunderschön schon ablesen. Das 99. Kapitel. Und da geht es darum, dass Kogoro, Ran und Korn in einem Skiurlaub sind. Das war nämlich dort, wo sich die Fein bricht, oder? Dieser Uni-Professor mit seinen Studenten versammelt ist und sie zusammen mit Kogoro, Ran und Conan finden und dieser Universitätsprofessor letztlich dann umgebracht wird, während er seine Lieblingssendung sieht. Ja, ich erinnere mich. Genau. Stimmt, ja. Und ist dann tatsächlich auch die erste, als sie im Skiurlaub waren. Ja, war sehr schön und dieser Universitätsprofessor hat ja auch ein sehr markantes Aussehen, möchte ich mal sagen. Ja. So ein, ich sag mal Eikopf. Und so einen schönen Schnurrbart und dementsprechend kann man sich das auch gut einprägen. Und der Fall ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, war ja auch ein sehr interessanter Trick, beziehungsweise der Trick war eigentlich nicht interessant, aber die Todesbotschaft oder Sterbenachricht, wie man sagt, war ja auch sehr... Sein Rummessage! Ja, genau. Seit wann Spliss, würde jetzt Megure fragen. Genau. Übrigens sieht der Universitätsprofessor ja auch aus wie Herr... Vigenta. Ja, vom stimmt, Kopf da fehlt nur noch diese Form, nur diese eine Stelle auf dem Kopf fehlt nur und dann hätten wir diese, Was ist das eigentlich für eine Stelle? Ein Muttermal oder was soll das sein? Warum wächst doch kein Haar eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich die Frage, die erst am Ende der Serie geklärt wird, weil sie die spannendste überhaupt ist. Oh Mann. Der Stimmtransporter, der am Kopf gehangen wird. Mhm. Ja, aber der Fall war auf jeden Fall sehr interessant und hat natürlich auch was mit dem Winter zu tun, denn sonst wäre dieser Trick ja gar nicht aufgeflogen, sage ich mal, mit dem Eis, das da, obwohl das wäre ja so oder so geschmolzen, schätze ich mal, aber da hat sich die Täterin dann damit vertan und bleibt mir auch in Erinnerung. Also die besten Fälle sind eigentlich immer die, das kann ich mal so sagen, wo man noch genau weiß, wer der Täter war und wie der Trick war. Das ist eigentlich immer so ein gutes Zeichen, wenn man sich einen Fall anschaut und dann sofort noch weiß, wer der Täter ist. Dann war das wirklich gut der Fall. Und ja, das stimmt. Die heben sich dann automatisch so hervor. Übrigens, der nächste Schneefall ist auch eine Täterin. Ne? Das ist nämlich der Fall, in der es um die ehemalige Musiklehrerin geht von Ran und Shinichi. Den kenne ich, ja. Ja, genau. Ja. Mit ihren Haaren, ne? Ist das diese, die mit den blonden Haaren und der Brille? Das ist Band 14. Braune Haare, also im Anime wo das Ohrring-Telefon das erste und das letzte Mal zum Einsatz kommt. Genau, wo man diese etwas emotionale Szene sieht. Mit Akasa spricht. Exakt, genau. Und ja. Toller Fall. Sehr schön. Dann mit dem Lippenstift auf den Händen. Notgedrungen musste sie dann ja, musste Conan dann ja ran einschalten und den Fall lösen lassen. Als sie fragte, mit wem Conan da telefoniere und ja, war ein wirklich sehr schöner Fall. Obwohl, der hat auch wieder so ein mysteriöses, winterliches Setting. Also da passt es meistens immer ziemlich gut rein, finde ich. Wenn es schon so dunkel und mysteriös, so überall Schneesturm. Und Schneesturm ist überhaupt auch gut und trennt ja auch die Situation von, eigentlich nicht gut, aber trennt die Situation eben vom Rest der Welt ab, sozusagen. Wie immer, ja. Und, auf einmal geht kein Telefon mehr und alles ist kaputt. Genau, dementsprechend ist das immer gut und in diesem Fall war das ja auch die Leiche, die dann gegen die Klingel gelehnt wurde. Genau. Und dann hat man die dort eben gefunden. Stell mal vor, bei euch klingelt jemand und dann ist da eine Leiche vor der Tür. Jetzt beim Schnee draußen aktuell, also wenn bei euch noch Schnee liegt, dann könnt ihr euch das mal schön vorstellen, dass hier jetzt heute Abend mal schön eine Leiche klingelt. Ja, und jetzt kann niemand mehr schön Also lieber Skihütten meiden, ne? Denn es kann auch sein, dass dieser... Oder Japan meiden. Oder so. Aber es gibt ja noch diesen einen mysteriösen Charakter, Atsushi Mori, der in diesen auftaucht, der mit dieser komischen... der Reporter. Genau, mit dieser komischen Aura und er hatte irgendwie sowas Mysteriöses auch an sich, ne? Der hatte ja gar nichts mit dem Fall zu tun eigentlich, oder? Nö, also... Er wollte nur seine Story haben. Ne? Stimmt, ja. Die hat er auch dann bekommen. Magst du zufällig sagen, oder weißt du, in welchem Band das war? Ja, das war Band 14. Also Band 14, also noch vor Kaito Kids Debüt. Genau. Ja, oder vor Aihaibaras Debüt auch. Ja, und... Schön, dann war die Episode ja auch schon in Deutschland zu sehen, also... macht immer Sinn, bis... Wir sind in Deutschland ja mit dem Anime in etwa bei Band 36 oder so, kann man grob geschätzt sagen, oder 35 grob. Das sind ja irgendwelche anderen... Einiges auch Band 37 sind ja schon umgesetzt, zum Beispiel auch der Itakura-Fall, der auch was mit dem Winter zu tun hat. Ja. Wo, Wodka und Itakura und eben ein Treffen aushandeln. Ja, genau. Und dann... Ja. Aber zum Treffen kommt ja dann auch Jin mit. Exakt, der kommt ja später noch dazu. Ja. Und, Und verkauft Wodka, natürlich, für blöd. Ja, vielleicht sollte man mal ein bisschen früher anfangen mit dem Fall. Also, Conan, findet ja Itakuras, Tagebuch, wieder, als da der ja gestorben ist. Und dann macht er sich zusammen mit Agasa auf den Weg in die Präfektur Gunma, wo ja unser lieber Inspektor, beziehungsweise mittlerweile schon Kommissar, Yamamura unterwegs ist. Und dort sind ja in der Hütte von Itakura und dort ruft dann Wodka an, beziehungsweise eigentlich schickt er denen dann eine Mail und dann ruft er später an. Und ja... Das war eigentlich ein sehr schöner Fall. Einer meiner Lieblingsfälle. Ja, das ist ein sehr schöner Fall. Vor allem hatten die sogar befürchtet, dass die Organisation Scharfschützen aufgestellt hat in der Umgebung oder dieses ganze Gebiet überwacht. Aber das war dann nicht der Fall. Ne? Als er dann das Licht angemacht hat, hatten die dann zum Glück durch diesen Trick auch erfahren, nee, Wodka... Ja, Scharfschützen Wodka, aber nicht, oder? Nee, das ist jetzt nicht speziell. Das war jetzt einfach nur frei erfunden, aber... Ah, ich dachte gerade mal. Genau, aber das kennen wir ja, die Scharfschützenpaar, ne? Ja. Ja. Er machte das Licht an, genau. Stattdessen war der Wodka gemütlich... Stand er gemütlich auf so einer Terrasse, glaube ich, und über die Skyline von Tokio, ne? Mit seinem schicken... Richtig, ja. Mit seinem schicken Gefährt. Das ist interessant, wo er wohl war, ne? Ja, ganz gewiss. Vielleicht sein Versteck, ja. Das Conan ja finden wollte, ne? Wie Jin später herausstellt. Exakt. Aber dazwischen kommt es ja noch zu einem Zwischenfall, als er auf dem Weg zum Kenbashi-Bahnhof ist und dort trifft er ja auf die zwei Juwelendiebe, von denen das schon vorher in den Nachrichten berichtet wurde. Und ja, das ist auch ein sehr interessanter Zwischenfall, sage ich mal so. Hat zwar nichts mit Organisation zu tun, aber wenn man schon weiß, dass es mit Organisation vorangeht und dann noch ein Fall dazwischen kommt, dann hebt das natürlich die Spannung noch umso mehr. Und wenn dann auch der Band noch rechtzeitig zu Ende ist, dann freut einen das natürlich noch ungemein. Beziehungsweise drei Juwelenräuber. Ja, exakt. Genau, nur den einen vielleicht nicht unbedingt persönlich. Stimmt, ja, ja, ja. Außerdem ist es, finde ich, einfach klasse, wenn man so Shuichi Akai durch den Schnee gehen sieht am Ende, ne? Wäre auch mit dem Juwelendiebstahl, wäre es ja aber auch ein bisschen komisch gewesen, wenn dann Yamamura keine Rolle gespielt hätte, wo sie schon mal in der Präfektur Gunma waren. Und da muss ja Yamamura natürlich wie immer auftauchen und mal wieder einen Fall lösen, damit der bei der Polizei gut dasteht und damit alle denken, er sei der Held, der alle Fälle löst. Inspektor Yama, ne? Ja, exakt. Nennen sie mich so, ne? Der ja nur der Polizei beigetreten ist, weil er eine Polizeiserie mit Yuki Kokudo gesehen hat. Also. Stimmt, das ist sicher, ja. Die Kessen-Politessen, ja. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Was haben wir noch für Sie, ja? Oh Mann. Ja, und der Fall endet dann ja fulminant mit einem schönen Ende mit Jin auch, der dann ja am Bahnhof noch auftaucht und der ganze. Und beinahe Conan finden würde. Ja, beinahe, aber das war ja natürlich geplant, dass. Klar, konnte ja nicht so sein. Nicht trifft. Sonst hätten wir keine weiteren Bände mehr bekommen und Conan wäre bei Band 38 direkt am Anfang zu Ende. Aber da fanden ja die Scharfschützen dann doch Erwähnung, denn Wodka hat angeordnet, dass die Scharfschützen sich schon mal positionieren sollen, falls um zu überwachen, wer rein und rauskommt in dieser Baustelle unten in der U-Bahn, ne? Und die berichten dann auch. Okay. Tatsächlich, ja. Das wusste ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr so wobei, genau. Wobei, vielleicht irre ich mich dann doch wieder mit den Scharfschützen. Auf jeden Fall sind Männer aufgestellt worden. Und, und dann die schönen Scharfschützen, ja, also Korn und Chianti. Ja, die tauchen ja erst später auf im Manga. Das müsste Korn eigentlich Chianti, Band 49 müsste es gewesen sein, sind die das erste Mal aufgetreten. Mit dem Präsidenten da, den die Ja, exakt, wollen, da waren die das erste Mal und die sind auch seitdem immer wieder mit dabei, was ich sehr schön Apropos, finde. Der fällt mir gerade auf, ne? Wo haben die eigentlich geübt? Die haben noch irgendeine Halle? Das ist überhaupt Das ist ein Anime. Das ist nur Anime-Original, also hat nichts mit dem Manga zu tun, das wurde frei erfunden, um die 2,5 Stunden Special-Zeit zu füllen. Nee. Doch, das sag ich immer so dahingestellt. Also deren Debüt im Anime war nicht ihr Debüt im Manga? Nee, ihr Debüt war im Auto in der Tiefgarage. Ja, exakt. Ja. Wo der die Verbindung doch gestört war, meine ich, ne? Dank des Schuhs, den Kir, beziehungsweise Hidemi oder Rena Mizunashi mit Conan im Käfer von Akasa, die hinterhergefahren sind. Exakt, und wo sie auf Jody treffen und dann den... Nein! Ich bin total jetzt... So, Anschlag. Das hat auch nichts mit dem Winterfall zu tun, aber... Oh, nein. Egal, jetzt sind aber die Scharfschützen definitiv da. Denn die wurden aufgestellt, damit die den ernsten Umkreis der Tiefgarage überwachen. So. Das stimmt jetzt nämlich. Jetzt haben wir's. Ja. Scharfschuss-Experte Clemens ist zu Diensten. Gerne. Ja. Übrigens, Korn und Chianti, ihr könnt mich ruhig anrufen, wenn ihr das hört. Danke. Wir sind überhaupt schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich weiß gar nicht, ob Clemens noch einen Fall dazwischen hat, der auch mit im Winter spielt. Ich habe allerdings garantiert noch einen, und zwar ist es in Band 24, auch schon im deutschen Anime, Episode 190 und so weiter. Und das war auch sehr spannend, wo Conan, beziehungsweise Conan und Ai das erste Mal ja auch, direkt auf Pisco, ein neues Organisationsmitglied, das sehr loyal ist, treffen. Und dann wird dort ja wieder ein Anschlag, wieder mal auf einen Politiker verübt. Und dabei wird leider ein Kronleuchter in Mitleidenschaft gezogen. Was ich sehr schade finde, der arme Kronleuchter. Absolut, ja. Kokoro wäre da sicherlich aufgegangen, wenn er eine Idee hat. Aber das war eigentlich so der erste, wirklich, ich fand, das war ein sehr schöner Organisationsfall im Schnee, wo ja auch Ai ihre ursprüngliche Größe wieder erlangt und dort auf Jin trifft und dann das... Ein sehr schmerzhaftes Erlebnis erleidet. Ja, das rote Blut im Schnee. Und auf den Schnee trifft. Und davon hatte Ai auch vorher, glaube ich, schon geträumt, meine ich. Und fand ich sehr, sehr schön. Vor allem auch, wie Conan und Ai den Porsche geknackt haben und dann dort das rotblonde Haar drin gefunden wird von Jin und Wodka. Also... Klasse. Wenn ihr erlaubt, ich zitiere, was für ein wunderschöner Anblick. Wie die Schneeflocken in der Dunkelheit tanzen und wie das frische Blut den Schnee tiefrot färbt. Ja. Ja. Und am Ende muss dann ja leider der gute Pisco sein Leben lassen, der auch mit Irish befreundet war aus dem 13. Film, was man hier mal so erwähnen könnte, also schade eigentlich. Wobei die Erwähnung auch keinen Sinn hat, weil ja Irish komplett erfunden ist. Ja, Irish ist ja ein Filler, oder na, Filler ist es ja nicht, aber ein Filmcharakter sozusagen. Also hat mit der Originalhandlung nichts, aber auch rein gar nichts am Hut, aber trotzdem interessant, dass Pisco und Irish so eine Verbindung haben. Vielleicht wird ja in Zukunft nochmal wieder auf Pisco oder vielleicht auch Tequila oder andere Organisationsmitglieder zurückgegriffen, die ja schon verstorben sind. Wurde ja öfter wie so viele. Zurückgegriffen, oder? Ja, genau, mit Itakura, der hatte da ja eine Verbindung. Einmal und, ich weiß gar nicht, was da noch so weiter war, aber ich erinnere mich an noch irgendwas. Ja. Ist aber immer interessant, wenn darauf zurückgegriffen wird und. Ja. Aber seien wir doch mal ehrlich, Irish war doch ein ganz guter Charakter, oder? So wie die den konstruiert haben im Film. Hätte man Ja, sah komisch aus, aber war echt nett. Ja, ich fand, das Aussehen war wirklich komisch. Also aber dieses Aussehen war ziemlich eigenartig und deswegen war es doch ein gutes Erkennungszeichen, finde ich. Der sah so irisch aus, finde ich, aber. Oh, den kommt's! Mit den Augenbrauen, ne, diesen großen. Ja, genau, die waren so, so ziemlich komisch, groß und eckig. Ja. Es gab ja auch in Film 5 schon einen Charakter, der zur Organisation gehört und in der Originalserie nicht dabei war. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber der war dort ja auch schon zu sehen und wie heißt er noch? Ich weiß es nicht. Dann war er unwichtig. Dann war er unwichtig, genau. Genauso wie Irish. Aber Irish kann man sich merken, weil es ein Codename ist und dementsprechend. Aber mal zurück zum Fall mit Pisco. Ja, gerne. Genau, man kann ja auch sagen, dass Pisco auch als einer der wenigen Organisationsmitglieder auch die Identität von Ai herausgefunden hat. Aber diese die Organisation Wermut, nicht näher bringen konnte. Ja. Und Pisco ist ja auch einer der drei wichtigen Pfeiler in der Organisation, gewesen. Neben Jin, Wermut und dann eben Pisco war noch eins der drei zentralen Mitglieder. Jetzt sind es eben nur noch Jin und Wermut, wobei man gar nicht weiß, wie das denn mit anderen Organisationsmitgliedern, die noch nicht aufgetreten sind, beziehungsweise die erst in den Spoiler-Ereignissen auftreten. Ist aber, ja, müsste man Gosho mal fragen, ob er nicht wieder mal ein Sonderband rausbringt, wo er das genauer beschreibt. Und dementsprechend, also ein wichtiger Pfeiler der Organisation wurde dort in diesem Fall getötet, weil er eben einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Also, war ja auf dem Foto zu sehen, dass dort von der Presse, meine ich, geschossen wurde. Ja, und er war aber auch eben. Ach so, genau, ja. Er ja, war ja eben auch loyal, auch viel Erfahrung alt und ist Präsident einer Automobilfirma gewesen. Exakt. Was, ja, mich, was mir dann die Hypothese aufruft, hat er vielleicht die exotischen Wagen von Chianti und Korn und Jim Wodka vielleicht besorgt, verschaffen. Ne? Und von Kehr, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Kenzo Masuyama, ja, genau. Ja, das war Kenzo Masuyama. Sein Originalname sozusagen. Ich weiß nicht, ob es der echte ist, aber wahrscheinlich das ist der ein erfundener Name, schätze ich mal. Aber übrigens, der Charakter aus Film 5, der erschossen wurde, der hieß Yoshiaki Hara. Das war so auch ein Programmierer, ne? Von, ja, ja, das war so ein Softwareprogrammierer, der diesen Alterungsprozess in 10 Jahren darstellen konnte, zum Beispiel. Genau. Ja, ich erinnert im Turm, ne? Also, es gibt ja noch ziemlich viele offene Fragen bei der Organisation. Und bevor wir uns jetzt da so ein bisschen drin verstricken, würde ich sagen, machen wir jetzt, glaube ich, mal einen extra Podcast, wenn das gewünscht ist. Und machen wir hier weiter mit den Winterfällen in Detective Conan. Da gibt's dann noch. Ach, Winter ist langweilig. Da gibt's ja noch einige. So. Also, Winter ist natürlich gerade sehr aktuell. Ihr wisst, es liegt draußen Schnee, es fröstelt und Conan friert sich. Sonst was ab. Ja, Agatha friert sich ja die, was hat er am Po? Die Warze mit dem Haar draus, oder wie war das? ein Muttermal mit dem Haar. Ja, exakt. Genau. Ganz genau, ne? Ja, aber es gibt ja noch weitere Fälle. Oder warte, wisst ihr noch, als oder roter Pfeffer, Ei, roten Pfeffer, Conan da reingeschmiert hat? Also, ja, Stolper, ja, ne? Den Po, genau, ja. mit dem Dampfbad. Genau, als Dampfbad, Rache. Genau, ein Kunstwerk. Ja. Ja, und der nächste Fall wäre dann auch der blutige Valentinstag. Erinnert ihr euch daran? Ja, das habe ich noch schlecht in Erinnerung, aber ich habe es in Erinnerung. Band 33 und Episode 288. Da geht es auch um so, wie soll man sagen, da sind auch Conan, Ran und Kogoro unterwegs am Valentinstag in so einer Herberge, sag ich mal, und mit Jägern. Und da gibt es auch einen Mord. Oh. Wird ein Hüttengast ermordet. Ja, und dann gibt's auch noch diese wunderschönen Backwaren, die da gemacht werden. Und ja, und Shuichi Akai kommt auch nebenbei nur als Erwähnung vor, also wen das interessiert. Aber trotzdem interessant, also. Ja, da gibt's auch Akai ist immer wichtig. Diese Liebesherzchen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Lebkuchen, Herzen? Ne? Oder Schokoherzchen. Ja, Schokoherzchen. Schoko, ne? Ja, kann man. Ich weiß nicht genau, was das war. Aber wer den Fall nicht mehr in Erinnerung haben sollte, der wird auch in der Special Romance Edition abgedruckt sein, die EMA ja im Juni 2013 hier in Deutschland auf den Markt bringen wird. Also da kann man es dann nochmal nachlesen. Diesen blutigen Valentinstagsfall, der auch im Winter spielen dürfte, wie Clemens gerade schön erläutert hat. Ich finde das richtig toll von EMA. Wo uns der deutsche Anime eigentlich immer mehr enttäuscht, außer per se, macht der Manga immer mehr richtig, ne? Ja, also ich finde es wirklich schön, dass dort weitere Sonderbände hier nach Deutschland kommen. Aber das ist auch ein anderes Thema, da es kein Wintersonderband gibt, möchte ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Ein Wintersonderband, oh Mann. Wäre mal an der Zeit, ne? Es gibt genug Fälle im Winter, muss man dazu sagen. Mann. Ja, gut. Dann schätze ich mal, Clemens, noch einen weiteren Fall, da ich den nächsten erst in Band 50 gefunden habe. Ich schätze mal, da kommt noch einer dazwischen, wenn ich das richtig... Ja, genau. Der nächste ist in Band 41, also vor dieser Konfrontation mit einer sehr bekannten Dame in Band 42. Da geht es nämlich in Band 41 um den Porsche-Fall. Wenn ihr euch an Akai erinnert. Genau. Ja, ganz nehme ich genau. Sehr gut dran. Ja, und da gibt es eben so nette Besitzer von Porsche, auch Porsche 356a sogar. Aha. Ja, und wer könnte das wohl sein? Das ist wohl ein Fallcharakter, ne? Genau. Jin. Ja, und da wird dann eben auch jemand ermordet, aufgefunden in einem der... Spielt der Fall denn wirklich im Winter? Das ist mir gar nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Ja, aber... eigentlich spielt er in einer Tiefgarage, aber außerhalb ist es Winter. Man sieht daher auch Szenen draußen, zum Beispiel, wo Ai Haibara etwas krank ist, ne? Die braucht ach, genau, wo es im Auto liegt, ja. Genau, die braucht Pflege und so weiter. Und dann sieht man schön draußen auch den Schnee und... Pflege und so weiter. Ja, wird ja dann später von Tomoaki Araide gepflegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja, und von Wermut, ne? Die bringt ihr aber so schön Saft. Genau, die ist ja Wermut, ne? Das ist so ja natürlich Wermut, ja. Araide ist ja Wermut, ja. Noch, beziehungsweise wieder. Genau, sie spielte oder? Den Arzt da, ne? Sie hat sie behandelt, der hat sie behandelt und die Jodie Centimillion hat natürlich Araide überwacht. Und hat dabei Ai dann eben schön geschützt und ihr diesen Saft gegeben dann. Da fällt mir wieder ein Detail ein, was ich sehr spannend finde. Bla bla, Jodie redet mit irgendjemandem am Telefon. Genau, mit dem echten Araide. Und der echte meinte, dass er sehr erstaunt war, dass seine Kopie wirklich böse sein soll. Weil er die so gut gespielt hat und... immer freundlich war gegenüber allen Schülern und... Genau, ist sie wirklich ein böser Mensch gewesen? Ja, so ähnlich hat es gesagt, ja. Ja, und da meinst du, natürlich ist sie ein böser gewesen. Diese Person hat Menschen getötet. Ja, genau. Bumm. Vor allem, weil... Finde ich eigentlich sehr schön. Vor allem, weil Wermut als Dr. Araide dem Direktor der Tetan-Oberschule Tipps gegeben hat für seine Rückenprobleme oder so weiter und Pflanzen. Und etwas wegen den Pflanzen noch gesagt hat, also zur Verschönerung oder so. Das sind so komische Sachen, die irgendwie untypisch sind, ja. Und das ist auch eine sehr interessante Szene für die Zukunft. Ja, und ist ein guter Mensch. Ja, und das war dann eben auch der 41. Also der Fall in Band 41. Also auch ganz nett. Mit der schönen Überwachung des FBIs natürlich inklusiv. Ja, und dann gibt's, glaube ich, auch Band 54, ne? Nee, dazwischen kommt noch einer aus Band 50, meine ich. Der Rückblick von Heiji und Shinichi. Richtig. Mhm. Die dort ja unterwegs sind in der Vergangenheit. Einer der wenigen Fälle, die in der Vergangenheit spielen, finde ich auch immer schön, wenn es so immer ein paar Rückblicke gibt auf die Vergangenheit von Heiji, beziehungsweise vor allem Shinichi und beziehungsweise vor allem Heiji, der ist ja ganz wenig bekannt. Fand ich aber auch interessant, habe ich gar nicht mehr so sehr in Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass es in der Vergangenheit spielt. Und das war das erste indirekte Aufeinandertreffen der beiden Meisterdetektive. Beziehungsweise Kokoro ist eigentlich der Meisterdetektiv, aber der war nicht dabei. ja, und ich meine, Yusaku und Yukiko sind auch mit dabei gewesen. Und ja, ich weiß nicht, ob... Ja? Sagen wir das Zusammentreffen der Detektive, Schülerdetektive Ost und West, weil Kokoro ist ja der Meisterdetektiv Japans, ne, des ganzen Landes. Stimmt, der ist ja der Obermeisterdetektiv. Kokoro ist eine Kanzel, ja. Ja, genau, so ist das. Dream Team mit Kokoro wurde Yamamura auch schon mal als Ost, ne, gehandelt. Ah, okay. Weil Shinichi war ja irgendwann mal lange nicht da. Also jetzt schon in 20 Jahren, bald, ne, 15 Jahren, genau. Und danach... In der Serie ist es ein Tag. Aber dann haben sie irgendwann Kokoro als Ost-Ableger eingeladen gehabt. Bin ich mir ganz sicher, irgendwann. Wahrscheinlich bei diesen Treffen mit den vielen Detektiven und dann trat er dort als Meisterdetektiv auf. Ich glaube, da war der... Der Hakuba oder der was, kommt doch oder? Aus England, der hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber der trat als Vertretung, glaube ich, kann das sein? Ja, als Vertretung für wen? Für das Ostjapan. Mag sein, aber... Für Ostjapan, für Kudo. Ja, also, aha, oder? Ja. Aha. Oder? Kann das sein? Ja, ich finde alles schon, ist möglich, oder? Wir müssen es nachprüfen und, ja. Vielleicht ein andermal. Ja, allerdings gab es in Band 54, wie... Clemens ja schon richtig andeutete, wieder einen interessanten Winterfall. Dort ist ja auch, wie ich gerade sehe, Aoyama vorne in eine Schneekugel eingerollt und fröstelt dort ein bisschen. Also auf diesem komischen Todesbild, das ja zu Beginn jedes Manga zu sehen ist. Und der Fall dort ist ja direkt nach den Ereignissen praktisch mit dem Fall, wo Conan was über Kirs Sturz herausfinden will bei diesem Jungen, den sie dort besucht haben. Und nachdem Jin sich erinnert hatte, dass dieser Spion in der Organisation mit dem Namen Hondo gerufen wurde. Ja. Hondo, aha. Da sind dann Detective Boys im Schnee unterwegs. Conan surft dort, was heißt surfen, also mit seinem Skateboard, wie nennt man das? Skated, bisschen durch die Gegend. ist ja eigentlich ein, ja, und dann gibt es doch wieder einen Fall, wo eine Leiche, ich meine, Abhang heruntergefallen ist. Und ja, da wird auch wieder mit Yamamura ermittelt. Ich habe den Fall gar nicht mehr so gut in Erinnerung, ist also wahrscheinlich ein schlechterer Fall gewesen. Und dann wird der Fall am Ende natürlich wieder aufgelöst. Drei Kapitel, drei Verdächtige, Standardfall und nicht besonders spannend, bis auf Yamamuras Auftritt, schätze ich mal. Ja, genau, also leistungsstark war der nicht, denke ich, nee. Der war eher schwach. Aber ich sehe hier gerade, in diesem Manga, in dem Band, kommt auch dieses Zusammentreffen der vier Detektive vor, weiterhin. Richtig. Und da sieht man auch, dass dieser Saguro Hakuba Repräsentant Ostjapans war. Weil Shinichi Kudo man ja nicht erreichen konnte. Ja, jetzt sehe ich es auch, okay. Und genau, dass diese Infoboxen, da steht es ja auch drin, wenn ihr das seht. Ja, habe ich gerade offen. Der Repräsentant von Westjapan, glaube ich, nee, von Südjapan wurde ja dann ermordet von dem Repräsentanten Nordjapans. Ne? Deswegen müssen da zwei neue Detektive, da ja der eine im Gefängnis jetzt hart und der ausharrt und der andere nicht mehr am Leben ist. Bin ich mal gespannt. Ja. Gut, das war dann der Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle es noch gibt. Einen habe ich noch aus Band 65. Ich schätze mal, Clemens hat davor noch einen weiteren gefunden. Also ich kann soweit sagen, dass es nicht der Fall ist. Ja. Nein, oh Gott. Nein, tatsächlich. Oh, ja. Das kann ich so mit gutem Gewissen so sagen. Band 65 wäre dann damit tatsächlich auch der das nächste Fall. Ja. Und der ist ja wohl auch ganz interessant, nicht wahr? Bitte. Ja, wieder mal ein Organisationsfall. Die sind ja sehr beliebt mit Schnee und Wind und Zerstörung und Tod. Und ja, ihr kennt das alle. Nachdem ja Akai verstorben ist, Achtung, Spoiler für alle deutschen Anime-Fans. Und dann sind eben das FBI im Schnee unterwegs und die wollen ein Geburtstagsgeschenk für James kaufen, meine ich. Und ja, dann... Dieser hält jedoch nicht viel von Geschenken. Ja, exakt. Und die wollen zufälligerweise einen Bourbon kaufen, was natürlich wieder mal eine indirekte Anspielung ist. Ja, und dann trifft Jody draußen auf der Straße, beziehungsweise nicht trifft, sondern sieht einen Mann, der wie Akai aussieht und folgt ihm in eine Bank. Und dann gerät sie dort mit den Detective Boys zusammen in, beziehungsweise nicht alle Detective Boys, Agatha. Ai ist draußen und Agatha auch. Und dann geraten die dort in einen Banküberfall. War ein richtig schöner Fall. Der war überhaupt sehr spannend, fand ich. Und vor allem auch mit dem Organisations-, beziehungsweise eigentlich gar nicht Organisations-, sondern vielmehr FBI-Bezug. Auch sehr interessant und der Schnee gab natürlich wieder mal so eine spezielle Atmosphäre, hat das sehr schön gemacht und ich fand den Fall wirklich super. Es war überhaupt einer der ersten Fälle, die ich damals gelesen habe, als ich mit dem japanischen Manga angefangen habe, also... Ja, das kann man schön auch auf... Ewigkeiten her. Ja. Genau, das kann man auch schön auf dem Benutzerprofil von dir durchlesen, 2009 war das, ne? Ja, exakt, also genau, sehr schön. Ja. Sehr schön, ja, und es sind ja insgesamt fünf Bankräuber, die schön auch maskiert sind und die nacheinander dann eben dieser Kampf, diese Überlegungen mit dem WC, vor allem was sich da alles abspielt im WC, ne, und davor und dazwischen. Mhm. Mit Jody, ja. Eine Kollegin ist auf dem Klo dann und ne und so. Zum Beispiel sagt, können Sie mir helfen, ich kann das ja so schlecht mit den Handschellen. Und plötzlich war er weg. Genau, ja. Ja. Ach, wir Männer. Gut. Ja, wir leben gefährlich. So leicht zu steuern sind wir. Ja, wieder mal hier keine Frauenquote im Podcast. Also wenn ihr als Frau mal mit einem Podcast dabei sein wollt, ich bin gerne dafür offen. Also hier in die Kommentare schreiben. Ich freue mich immer über jeden, der hier mitmachen will. Vor allem über weibliche Mitglieder. Ich auch. Nicht, weil wir hier irgendwie unsere Männerfantasien ausleben wollen, sondern weil wir auch mal die weiblichen Meinungen dazu hören wollen. Also ist immer sehr interessant. Und dann möchte ich gerne nochmal auf den Band 24 eingehen, wo ja der Fall mit Pisco, meine ich, drin war. Nee, falsch, das war der. Doch, genau, der war das. Und da ist ja vorne auch Conan ein bisschen, ich meine, im Winter zu sehen, wenn ich das richtig beobachte. Oder ist das so etwas anderes da vorne links? Sieht mir ziemlich sehr nach. Da vorne links, Sieht mir ziemlich sehr nach Schnee aus, also. Könnte auch Müll sein. Ja. Er steht aber auch so dort und denkt. Das sieht mir nach einer Gedenkstätte aus, also mit so Schnee. Ah. Da ist Schnee draufgefallen, ist so eine Gedenkstätte da vorne. Ja, sieht man aber Schnee. Also Schnee ist ja das einzige Indiz bei Conan, das auf Winter hindeutet. Ansonsten gab es ja gar nicht mal so viel. Und um hier noch die Kaido Quick... Und die Kleidung. Und die Kleidung. Ja, ja, okay, ja. Ja, mehr oder weniger, mehr oder weniger, ja. Um hier noch die Kaido Kid-Quote zu erfüllen, möchte ich gerne mal auf den Band, auf den Fall aus Band 2, also kannst Band 2 der Kid-Bände anreißen, wo ja Kaito und Aoko heißt sie. Aoko, ja. Ich mach's auch immer falsch. Ja. Die haben auch so ähnliche Namen, was soll das? Würde man sagen, so Shuichi und Subaru, naja, okay, das ist... Subaru mochte hier nur mal erwähnt werden im Podcast, tut mir leid, aber der Fall dort im Kaito Kid Manga, der war auch sehr interessant, mal was anderes hatten wir im letzten Themenpodcast 54, könnt ihr euch gerne mal anhören, haben wir den besprochen und der kam dort auch ziemlich gut weg. Und fand ich sehr interessant, auch dort mal ein winterliches Setting zu erleben. Ich glaube, sonst gab es dort keine weiteren Winterfälle. Bin da nicht so auf dem Laufenden, aber ja. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir, da du ihn ja schon erwähnt, Subaru Okia vielleicht auch mal im Schnee sehen. Ne? Wäre ja auch mal was. Mal gucken, wie er sich dann kleidet. Genau. Wer weiß, was Gosho Aoyama die nächsten Wochen rausbringen wird. Genau, das wird... Ja, das lesen wir dann 2020 hier auch in Deutschland. Und Ja. Ob EMA irgendwann pleite wird? Das wäre ja scheiße, oder? Naja, dann machen wir es wie in Spanien und dann nimmt der nächste Publisher das auf und dann geht er auch pleite dann und dann gibt es wieder einen neuen Publisher. Und dann wird es rumgereicht. Oh Mann. Exakt. Ja. Und dann ist plötzlich alles spiegelverkehrt, damit man von links nach rechts liest und so weiter. Ja, dann das war links, auch in Spanien. Dann ist und jeder Publisher fängt immer von vorne an, mit 1. Das wäre aber ziemlich verwirrend, wenn man zum Beispiel ab Band 50 auf einmal alles spiegelt, dann ist Subaru okay, nämlich auf einmal Rechtshänder. Ja. Und alles ist dann komplett auf den Kopf gestellt. Aber das hoffen wir, dass das nicht passiert. Und wir danken EMA und... Dankeschön. Dem gesamten Team rund um Josef Scharnel da, dass sie die Bände hier rausbringen. Also Herr Scharnel, ja, ne? Und Costa Kaspari, danken wir auch für die kalte Kid-Bände. Und ich denke mal, in diesem Sinne können wir heute auch den Podcast hier gut abschließen. Nein, Clemens hat noch einen Fall. Nein. Es gibt nämlich noch eine kleine Anmerkung, und zwar in den Organisationsfällen, die im Schnee spielen, sind ja auch die in der Regel meistens bekannt, dieser Kontrast schwarz-weiß, black-white. Das ist einfach gut. Sehr schön. Der erwähnt wurde, spart einerseits die Drucker, also Tintenpatronen. Das ist doch sehr schön, ne? Wenn man diese schwarzen Fälle abdrucken will, ist das ja immer so eine Sache. Und ist einfach so eine tolle Atmosphäre, wenn man die so sieht und diesem schönen weißen Schnee, wie wir vor allem aus diesem starken Fall kennen im Hotel, ne? Hydro City Hotel. Ja, da, exakt. Da mit sieht man es genau deutlich, genau. Das sollte nochmal erwähnt sein, dieser Kontrast, das ist auch eine tolle Sache. Ich schätze mal, wenn Aoyama irgendwann nicht mehr genug Geld hat, um die Bände zu drucken, macht er einfach die Organisation in weiß und dann, weiß, ne? Und dann den Schnee in schwarz. Und dann ist und ab dann ist dann Kaito Kid auch schön schwarz, ne? Ja. War er ja einmal in der Episode der Teleportation, da hat er sich ja schwarz angezogen. Das hatten wir auch schon mal erwähnt und damit möchte ich jetzt den Podcast auch beenden. Und ich verweise gerne nochmal auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns gerne auf Twitter liken. Nein, könnt ihr nicht. Auf Facebook könnt ihr uns liken. Nein, natürlich. Conan News sind wir dort. Ja, mit Doppel-N in der Mitte natürlich. Und auf Twitter sind wir unter dem gleichen Namen zu finden. Ja. Unseren Podcast könnt ihr auf iTunes abonnieren. Conan Cast. Und zudem könnt ihr auch gerne unser Wiki besuchen, detektivconan-wiki.com. Dort könnt ihr auch gerne was beitragen, also lesen. Und wenn ihr einen Fehler entdeckt, könnt ihr dort den natürlich gerne korrigieren, ist für jeden offen, dort auch Bearbeitung zu tätigen. Ihr könnt gerne dort mitwirken, euch anmelden und aktiv euch dort beteiligen. Im Forum könnt ihr gerne mit uns diskutieren über diverse aktuelle Themen, aber auch ältere Themen. Könnt dort mit anderen Benutzer kennenlernen und mit ihnen interagieren. detektivconan-forum.com. Und wenn ihr aktuelle Geschehnisse rund um Detektiv Conan verfolgen wollt, die gut dargelegt haben wollt, den Podcast hören wollt, dann könnt ihr gerne detektivconan-news.com besuchen. Da findet ihr alle aktuellen Geschehnisse aus Deutschland und auch aus Japan, wo dort ja auch aktuell ziemlich viel los ist mit dem 17. Kinofilm, der kommendes Jahr erscheinen wird. Und in diesem Sinne sage ich tschüss, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Wiederhören. Seid dabei, auf Wiederhören.